Die Stücke der zerbrochenen Krone. Meine Familie entstammt mütterlicherseits jenem alten Gebiet. Dass einst meine Vorfahren jene Einweihung erhalten haben, deutet der Name an. Fernandez de Mura y Santiago Concha. Die Muschel ist das Sinnbild des Pilgerweges von Santiago. Es ist der Gänsefuß auf der verwünschten Schulter der Cagots oder Agotes, eines Stammes aus dem Tal von Batzan, Navarra. Einen Namen wie Santiago und Concha, Muschel, zu tragen, ist so, als wenn man sich Godo, also Gote, oder Visigodo, Westgote, nennen würde. Als wenn man sich den Namen Gottes beilegte, durch göttliche Einweihung bewirkt. Entweder muss man den Mut dazu haben oder aber dazu bevollmächtigt worden sein. Das Wappenschild weist unmittelbar auf den Pilgerweg und auf das Sinnbild hin. Es trägt die Muscheln und einen stilisierten Pilgerstab aus Compostela. Diejenigen, welchen den Sinngehalt so erfasst haben, wussten wohl, was sie da in der Kreisung der ewigen Wiederkehr auf sich nahmen. Irgendwie spüre ich, dass ein entfernter Vorfahrer auf der Suche nach dem Aurum Potabile, dem flüssigen Gold, nach dem Stein der Wiederauferstehung und nach den in der Stadt der Kaiser den Gral hütenden weißen Götter nach Amerika kam. Er wusste infolge seiner Einweihung, dass sich der wirkliche Ahnherr in irgendeiner unterirdischen Welt befand, in dem Albanien der Hyperborea des Südpols, die aus längst vergangenen Zeiten kamen. Noch vor dem Auftreten der Zivilisation der weißen Götter von Tiahuanaco. Ich habe nicht mehr getan, als den Spuren dieses großen Ahnherrn nachzugehen, indem ich mich bemühte, auf seinem gleichen Suchwege voranzukommen. Es ist natürlich und man wird verstehen, dass ich danach trachten musste, ebenfalls den Pilgerweg zu den Quellen von Compostela zu beschreiten, indem ich den magischen Pfad wählte, der von Montsegur nach San Juan de la Pena führt, ohne beim Überqueren der Pyrenäen jemals die Schau des Sternes aus den Augen zu verlieren, da, wo sich das Grab der Pyrene, der von Herkules verratenen Geliebten, sowie ihrer Eltern der Giganten befindet. Von Gipfel zu Gipfel stehen die Giganten miteinander in Verbindung, von den Pyrenäen bis zu den Anden meiner Jugendzeit. Man erzählt sich, dass nach Okzitanien auch die Mutter Santiagos des Älteren gekommen sei, um dort mit anderen Frauen Zuflucht zu suchen. Und außerdem kam sie auch auf der Suche nach dem enthaupteten Körper ihres Sohnes. Dieser war verstümmelt in ein Boot gelegt worden. Der Abdrift des Wassers überlassen, strandete es schließlich in Padron, unweit Noja. Sein erstes Grab war der Pico Sacro, danach Santiago de Compostela. Hier fällt eine sichtbare Sinnverdrehung der Legende von Osiris ins Auge. Eine Zerstreuung, ein zerstümmelter Körper, der Aufbruch einer göttlichen Rasse aus ihrem Wohnsitz und die Suche nach der verlorenen Einheit der in alle vier Himmelsrichtungen des sich drehenden Hakenkreuzes verstreuten Teile, um sie hier oder drüben in einer anderen Erde wieder zusammenzufügen. Es ist die zerbrochene Krone Luzifers, der Gral, den es zu finden und wieder zu errichten gilt, die Ganzheit. Es gibt aber Leute, die statt die Integration der Umherirrenden, der die Ganzheit Suchenden anzustreben, diese Heimatlosen noch weiter zerstreut und damit die Reste verstümmelt haben, um dadurch den tiefen Sinn des Aufbruchs und der Rückkehr des rechtsläufigen Hakenkreuzes hin zum Norden von Hyperborea, um von da aus auf dem Stern zu springen, zu verfälschen. Auch Maria Salome ist nach Okzitanien gekommen, wo der Pilgerweg nach Compostela seinen Anfang zu nehmen pflegt. Salome scheint ein Gattungsname von Salman zu sein, mit Bezug auf eine Rasse, ein Volk von Eingeweihten oder einen Orden. Einerseits ist Maria gleichbedeutend mit Maya und Shakti, andererseits aber ist Salome die weibliche Form von Salomo und es ist auch Salem, die Stadt des Friedens, des Samadhi im Sanskrit. Und wir wollen nicht vergessen, das Land der Katharer vom weiblichen Prinzip des Paraklet, der Taube, der Liebe, der katharischen Gleisa, das heißt der Shakti, beherrscht wird. Salome ist somit die Königin von Saba, die, wie man sagt, in Liebesbeziehungen zu Salomo gestanden haben soll. Nach Meinung einiger Schriftsteller gab es eine Prinzessin dieses Namens, die solche auch mit Jesus aus dem Hause Davids gehabt hätte. Die Prinzessin Königin bringt eine sonnenhafte arische halbgöttliche Rasse zur Welt, die in Salem, das heißt in Agardi, Shambhala, in der Stadt des Friedens, des Samadi, in Thule lebte. Nun ist also Maria Salome die Mutter Santiagos des Älteren. Sie kommt nach Okzitanien und in das gotische, keltische Galizien, um die beim Auszug der Halbgötter verstreuten Teile des Sohnes zu suchen und den sonnenhaften Osiris wieder zusammenzufügen. Im Jahre 1300 vor unserer Zeitrechnung sind nach Spanut die Arier von den Heeren Ramses II. Aus Ägypten vertrieben worden. In Noja, ein Name, der an Noah erinnert, kommt ein enthaupteter Toter an, ein Teil der verlorenen Ganzheit. Andere tauchen freilich vor dem Jahre 1300 vor unserer Zeitrechnung im Kaukasus auf. Sie kommen auch nach Amerika. Der Pico Sacro gegenüber von Santiago de Compostela ist der Ankerplatz der Arche. Wir werden später auf den Sinn dieses Namens des Arias, des Wiedergeborenen, des Zweimalgeborenen auf dem Berge des Heils zurückkommen. Von dort aus steigen sie in die Ebenen hinab, sobald sich das Wasser zurückzieht. Es ereignet sich somit ein zweifaches Geschehen, das sich auf sehr unterschiedliche und weit auseinanderliegende Zeitabschnitte bezieht. Ein Synkretismus, also eine Verschmelzung gegensätzlicher Lehren, und ein Palimpsest in der Legende des Apostels Sankt Santiago des Älteren, wie es bei den dort begrabenen Toten der Fall ist. Denn dort vor Anker gingen diejenigen aus Atlantis, diejenigen vom Hyperborea des hohen Nordens, vom Nordmeer, vom Nordpol, die sich beim Untergang der letzten Reste des ursprünglichen Kontinents retten konnten. Erst sehr viel später kommen dann die aus Ägypten Vertriebenen auf der Suche nach einer Wiedervereinigung mit den ihnen verwandten Volksteilen, den Überlebenden des anderen Auszuges aus der Urheimat, die in Okzitanien und im iberischen Galizien verblieben waren, die alten Nordländer, die Erbauer der Dolmen, Menhire, Krummlechs, also Steinkreisbauten, die von Carpentier als Ligurer und Basken bezeichnet werden. Tatsächlich aber sind sie hyperboreische Druiden.